Abschnitt 10 aus Horacker von Wilhelm Raabe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 15. Kapitel. Ein richtiger Geschichtenerzähler ist doch noch ein ganz anderer Potentat als vor dem solch ein Brahma-basierender König von Hispanien mit seinem lumpigen »In meinem Reiche geht die Sonne nicht unter«. Dass die wirkliche Sonne, die wahre Weltsonne in unserem Reich nie ganz untergehen darf, versteht sich von selber. Und die andere, ja, die andere, die lassen wir eben nach unserem Belieben auf- und untergehen. In diesem Augenblick scheint sie noch, wenn auch im Sinken, auf Gansewinkel und auf das schwarze Sammetkäppchen unseres gegenwärtigen Patriarchen beider Indien, nämlich des Gansewinklers Pastors Krishan Winkler. Es ist noch keine halbe Minute vergangen, seit er aus dem Hause zurückkam und die Gesellschaft in der Gartenlaube benachrichtigte, das Kind schläft immer noch, aber sehr unruhig. Als ich vorhin bei ihm war, lag es ganz still, hat die Frau Billa bemerkt, und wir folgen dem schönen, roten, feurigen Strahl, den unsere zwei Sonnen in ein niedrig Fensterchen des Pastorenhauses zu Gansewinkel, ein Fensterchen dicht unter der Dachrinne, senden. Da liegt das Kind, das eben ganz still lag und im Moment darauf recht unruhig schlief. In dem Augenblick, wo wir ihm nahe treten, liegt es wieder still, aber mit offenen Augen. Auf der Seite, die Hände vor sich gefaltet, ganz regungslos. Es sieht, aber was sieht es? Wer weiß uns das Rechte zu sagen über diesen furchtbaren Ernst im Auge der Tiere, der Kinder und des Volkes, diesen schrecklichen Ernst, der uns Gebildete gewöhnlich nur dann wirklich überrascht und für längere Zeit bedenklich stimmt, wenn wir ihm in dem Auge eines Unglücklichen oder einer Unglücklichen unseres eigenen Standes begegnen. Lottchen Achterhang sah geradeaus in den schönen Strahl, der von dem Meer von Sonnenuntergangsglanz da draußen über Wald und Feld, die Dächer des Dorfes, die Bäume des Pfarrgartens in die kleine Kammer glitt. Zerstückelte Bilder von wirklich Gewesenem und Geschehenem und dann wieder von bloß Erträumtem drängten sich durch ihren armen Kopf. Und je toller dieser Bildertanz war, desto unglaublicher erschien es ihr, dass sie je wieder Hand und Fuß arbeitsam, werklustig, diensteifrig, eilig, hastig, fröhlich werde rühren können, wie vor so langer, langer Zeit. Ja, vor so langer Zeit. Wie fern lag das alles zurück, was gewesen war, ehe sie diesen schrecklichen Weg antrat, über die weiten, weiten Länder voll fremder Völker, von jenseits Berlin bis hierher, zurück nach Gansewinkel, bis hinein in dies Kämmerchen, das ja auch vor so langer, langer, undenklicher Zeit ihr angewiesen Bereich gewesen war. Jetzt fühlte sie ihre Füße, die auf der endlosen, schrecklichen Landstraße sich so brav gehalten hatten. Sie schmerzten nun sehr, und die Sonne unterwegs hatte es fast zu gut gemeint. Die Nächte waren freilich umso kälter trotz dem Sommer und dunkler trotz der Sterne gewesen. Was sagte doch der alte Mann, der sich in der verfallenen Ziegelhütte mit einem Male aus dem Stroh aufrichtete? Er redete mich mit seiner heisern Stimme »Kamerad« an, in der grauen, frostigen Morgendämmerung. Vielleicht hatte er es in seinem eigenen Elend gar nicht so schlimm gemeint mit seiner heisern Stimme, aber es war doch ein schrecklich Laufen durch das hohe, feuchte Kornfeld auf dem schmalen Wege. Das war der Weg, wo der Hamster sich aufrecht hinstellte und schnatterte und gegen mich anspringen wollte. »Es sind schlimme Tiere, wenn sie böse sind«, hat Kurt gesagt, »aber der wusste all solch Ungeziefer zu nehmen.« Das war noch das Einzige, wofür ihn das Dorf gelten ließ. Da schrie ich und rannte quer durch den Acker und trat das Korn nieder. Der liebe Gott mag mir die Sünde verzeihen. Und der Nebel war so dicht. Da war doch die heiße Sonne wieder ein Labsal, als sie von Neuem herauskam. Jetzt stehe auch ich schon in den Zeitungen. Ganz gewiss, der Herr Pastor Nölecke muss mich in eingesetzt haben. Ach, Kurt, Kurt, jetzt werden wir, Gottlob, beide zusammen mit den anderen Spitzbuben in der weiten Welt gesucht. Mein lieber Kurt. »Also bis hierher und nicht weiter, Sie Ungetüm«, rief ganz um die nämliche Tageszeit der Zeichenlehrer Herr Viktor Windwebel unter den letzten Bäumen des Waldes, sich mit beiden Händen auf den Griff seines Stockes stützend. »Da sieht man mal wieder recht, was für ein Jammer es ist, wenn man einen Menschen zu gut auswendig kennenlernt. Ohne dieses würden mir euer Lieb denn sicherlich immer noch Prügel zu verdienen scheinen. Nun, Mutter Horaker, was meinen Sie denn? Nehmen wir Rücksicht auf seine schamhafte Blödigkeit oder zerren wir ihn ohne alle Rücksicht weiter?« Das greise, zerlumpte Mütterchen, das den schlotternden Räuber auf der anderen Seite mit seinen letzten Kräften aufrecht hielt, blickte den Zeichenlehrer mit einem gar kläglich bittenden Ausdruck an und meinte: »Oh, liebster Herr, Sie lachen ja doch nur über uns, weil Sie in Ihrer Seele über uns weinen. Sie dürfen dreist Ihr ganzes Leben lang Ihren Spaß über mich haben. Sie will ich doch nicht vergessen in meiner Sterbestunde wegen Ihrer Güte. Was haben Sie für eine Mühe gehabt mit dem Jungen und mit mir in den Kauf den ganzen Weg über von Mäusebergs Bruche her? Wer in der weiten Welt sonst hätte so wenig wie Sie dafür genommen, solch einem Schmutzfinken, solch einem Lüderjan, ja, solch einem armen Menschen so ohne Ekel unter den Arm zu greifen? Aber dafür denken Sie an mich, wenn es Ihnen selber mal schlecht geht und schlimm zu Sinn ist. Ja, lieber, lieber Herr, wenn Sie an keinen König und keinen Kaiser mehr denken mögen, dann denken Sie nur an die Witwe Horaker. Und jetzt, lieber Herr, tun Sie das Letzte an und in der Barmherzigkeit lassen Sie uns hier sitzen, mich und meinen Kord. Gehen Sie die paar Schritte allein nach dem Dorfe und zeigen Sie dem Herrn Pastor an, dass wir da sind.« Der Kollege Windwebel nieste, was dann und wann jemand aus sonderbarer Verlegenheit tut, jedoch ohne sich im Mindesten seelisch dadurch zu erleichtern. Übrigens war es nicht zu leugnen, dass er von Mäusebergs Bruche an noch seine liebe Not mit seinem Freunde Horaker gehabt hatte, und ohne die Witwe wäre die Drohung mit Böxendahl doch mehrfach nicht kräftig genug gewesen, den Lumpen weiterzubringen. Aber sie fanden die alte Frau noch auf dem Baumstumpf, und das war am Ende doch die beste Hilfsgenossenschaft, die der Kollege auf seinem Wege nach Ganswinkel mit dem Räuber antreffen konnte. Die Alte gab ihre Tränen zur Aufmunterung im reichlichsten Maße drein, als sie sofort von der anderen Seite zugriff. »Hätte ich uns drei, wie wir damals Arm in Arm einherstolperten, in Lebensgröße in Öl, so wärest du heute die Frau eines der berühmtesten Männer der deutschen Nation, Hedwig«, hat nachher noch oftmals der Zeichenlehrer sein Skizzenbuch durchblätternd geseufzt. Wahrscheinlich jedoch nur, um noch einmal die Erwiderung zu vernehmen: »Du bist mir auch so recht, Viktorchen.« Mit Stolpern, Fallen und Aufstehen gelangten sie, wie wir nun schon wissen, an den Rand des Waldes, und der Zeichenlehrer hatte nicht ein einziges Mal Zeit gefunden, sich mit den Lokalfarben und sonstigen Tinten der Landschaft zu beschäftigen. Erst das Licht, das vom freien Felde durch die letzten Baumstämme leuchtete, entrang ihm unwillkürlich den Ausruf: »Gott, wie erquicklich!« Was dann gesprochen wurde, haben wir berichtet. Der Räuberhauptmann lag wiederum lang ausgestreckt mit der Nase auf dem Boden. Die Witwe Horaker kauerte neben ihm, immerfort einen Zipfel seiner Jacke haltend, und der Zeichenlehrer Windwebel erklärte sich, nachdem er zur Erleichterung genießt hatte, bereit, voranzugehen und seiner Ehrwürden Christian Winkler zu verkünden, dass, wie die Witwe Horaker sagte, wir da sind. Langsamen Schrittes, erregt und stets noch über die Schulter zurückblickend nach dem zurückbleibenden Paar, stieg der Kollege vom Waldrande in den gegen das Dorf und zu der Heckentür des Pfarrgartens hinführenden Hohlweg hernieder. Aber sein Gang beflügelte sich umso mehr, als er das Holz weiter hinter sich ließ. Er hatte seinen langen Beinen am heutigen Nachmittage schon manches zugemutet, jetzt so aber muteten sie ihm etwas zu. Sie fingen an, ihm von selber zu fliegen, und erst viel später hat er sich gefragt: »Wenn ich nur wüsste, weshalb ich damals so gelaufen bin.« Seine langen Beine liefen in der Tat mit ihm weg und sein noch viel längerer Schatten ebenso eilig ihm vorauf. Da kommt er, und wie ich es mir gedacht habe, Solus, und als ob der Böse hinter ihm sei, rief plötzlich der Kollege Konrektor Eckerbusch von der Bank in der Laube emporfahrend, und alle fuhren ihm nach und mit den Köpfen in gespanntester, aufgeregtester Erwartung über die Hecke. »Er stürzt! Da liegt er! Nein, Gottlob, da ist er!« Der Pfarrherr von Gansewinkel hatte seine Gartenpforte so weit als möglich auf und dabei fast aus den Angeln gerissen. Mit einem letzten 6 Schritt weiten Satze schwang sich der neue Ankömmling den Hut schwingend herein. »Hurra!« »Was hurra?« fragte die anwesende Gesellschaft. »Hurra!« wiederholte Windwebel, und dann stürzten sie sich sämtlich auf ihn, packten ihn hier und da, zogen ihn hier hin und dorthin, während ein jeder schrie, »so lasst ihn doch zu Atem kommen!« Am gierigsten, ja sozusagen am giftigsten, bohrte natürlich der alte Eckerbusch auf ihn ein. Der hatte ihm seine beiden Daumen sofort in die obersten Knopflöcher der beiden Rockklappen geschoben und sich, wie es schien, auf nimmer wieder loslassen an ihm festgekrallt. Und als ihn alle übrigen endlich freigegeben hatten, sägte er noch immer mit ihm vorwärts und rückwärts schiebend in die ereignisschwangere Gegenwart hinein. »Haben Sie ihn wirklich, Kollege?« »Ich habe ihn.« »Ah«, sagte das ganze Winkler Pfarrhaus. »Wo haben Sie ihn?« ächzte der Kollege Eckerbusch, und Frau Biller von neuem ganz nahe an sich andrängend und den Gastfreund am Rockflügel nehmend rief, »Ja, das möchte ich auch wohl wissen. So lassen Sie doch aber das schütteln, Eckerbusch. Und Sie, lassen Sie uns nicht länger zappeln, Windwebel. Wo haben Sie ihn, wenn Sie ihn, wie Sie sagen, haben?« Nach Luftschnappen deutete der Zeichenlehrer mit einem seiner Daumen über die Schulter gegen den Wald hin, und sämtliche Augen folgten der Richtung. »Ah«, sprach die Gesellschaft zum zweiten Male, aber jetzt so mit einem so drolligen Gemisch der verschiedenartigsten Gefühle und Empfindungen, dass es an dieser Stelle mehr als an irgendeiner anderen bedauert werden muss, dass eben sämtliche Leser nicht persönlich bei der Geschichte anwesend gewesen sind. »Und warum schreien Sie so?« ächzte Frau Biller Winkler. Murmelte der Pastor Loki an seinem Käppchen rückend und fügte lächelnd nach einigem Nachdenken hinzu, »Ei, freilich, dort haben auch wir ihn in der Tat schon seit 3 Wochen.« »Nee, sowas«, sprach Neddermeier, der Ortsvorsteher, »ja, so sind die Herren aus der Stadt. Aber diesen Witz hat Böxendahl, unser Kantor, auch schon losgelassen, Herr Zeichenprofessor.« Was den Konrektor Eckerbusch anbetraf, so setzte der mit einem letzten Stoß den Kollegen fast in die Hecke des Gartens, ließ seinen Rockkragen mit einem letzten grimmigen Ruck los und setzte sich selber ganz stumm. »Ich bitte dringend um etwas Anfeuchtendes. Es ist mir absolut unmöglich, mich vorher auf irgendwelche Einzelheiten einzulassen.« »Das Nachlaufen war gar nichts, Herr Kollege, aber das Herschleppen, ich sage Ihnen, meine Herrschaften, das hatte seine Schwierigkeiten«, sprach der Kollege Windwebel mit aller Würde eines großen, aber noch verkannten Vollbringens. »Schleift, schiebt, hebt, schleppt, zieht und zerrt ihn mir einmal gefälligst von Mäusebergs Bruch bis dort an den Rand des Urwaldes. Ohne die Beihilfe der Witwe würde augenblicklich kaum noch etwas von mir übrig sein.« 16. Kapitel. Er, nämlich der liebe Windwebel, hatte sich sehr geirrt in der Wirkung seiner letzten Worte. Wenn er, bevor er sich eines Weiteren äußerte, stumm die trockene Zunge gezeigt haben würde, so sind wir versichert, dass wenigstens Frau Billa Winkler noch einen Rest von Interesse für ihn selber zur Verfügung gehabt hätte. So aber hatte er alle freundschaftliche und gastfreundliche Teilnahme gründlich von sich abgelenkt und einem andern zugewendet. Sie fielen nun von neuem über ihn her, aber wahrlich nicht mit den Erquickungen, die Tisch, Haus und Keller boten. Wahrlich nicht seinetwegen stürzten sie sich zum zweiten Male auf ihn, und zwar in ganz bedeutend gesteigerter Erregung. »Wie? Wo? Was?« »Nee, sowas! Ist es denn möglich, Windwebel? Sie flunkern uns nichts vor?« Sie sind gewiss, dass nicht der heiße Tag, dass kein Waldspuk dabei im Spiel ist?« »Ja, schütteln Sie mich nur. Alles, was abfällt, steht zu Ihrer Verfügung«, lachte der Kollege Zeichenlehrer. »Stellen Sie mich auch auf den Kopf, wenn es gefällig ist. Das Faktum bleibt doch unumstößlich stehen. Ich bin's, der's gewesen ist. Ich war es, der ihn brachte. Dort am Rande des Waldes sitzt er mit seiner Mama. Und nun lasst endlich ein verständiges Wort mit euch reden.« Reden Sie, Windwebel«, riefen der Pastor, die Frau Pastorin und der Konrektor Eckerbusch wie aus einem Munde. Der Vorsteher sprach zum dritten Mal. »Nee, sowas!« Der Kollege Windwebel aber trocknete sich von Neuem den Schweiß ab und vergnügt von einem zum anderen blickend hielt er in der Tat eine kleine Ansprache und seltsamerweise dieselbige zum größten Teil an den Vorsteher richtend. »Lieber Neddermeier«, sagte er, »wenn mein seliger Vater sich über die Menschen oder, noch schlimmer, über einen Menschen ärgerte, so pflegte er fürchterlich zu schimpfen. Kein Wort war ihm zu hoch und keines zu tief, keines zu gut und keines zu schlecht, um seinem Ingrim Luft zu machen. Der Alte wusste, mit den Injurien umzugehen. Ganz Gansewinkel konnte ihm nur mit dem Kopf zwischen den Schultern angeschlichen kommen. Und doch frage ich Sie, Vorsteher, wie schimpfte er?« »Ganz einfach. Wir nichtswürdigen Bestien kommen da wieder einmal aus der Schule. Wir verfluchtes Pack. Wir heillose Halunken. Wir abgeschmackte Narren.« Das war das Schöne, dass er sich nicht ausschloss, nie ausschloss und immer mit in der Schule gewesen sein wollte. »Ich aber bin meines Vaters Sohn, Herr Neddermeier. Nun bin ich aber mit dem grausamen Räuberhauptmann Horacker Arm in Arm aus der Schule und aus dem Holze gekommen, und wir, die Witwe Horacker eingeschlossen, haben uns zusammen ausgesprochen, und wir sind zu dem Resultat gelangt, dass es für uns und alle am besten sein würde, wenn man weiter kein unnötiges Aufsehen errege, vor allen Dingen keinen Lärm im Dorfe schlage, den Gemeinderat und die liebe, mutwillige Jugend unseretwegen nicht nach dem Walde hinauf bemühe. Kurz, wenn man uns nehme, wie wir uns jetzt in aller Freiwilligkeit gegeben haben, nämlich ganz in der Stille.« »Ohne allen Skandal«, brummte der Konrektor Eckerbusch, »fahren Sie fort, Kollege, ich lerne Sie eben wieder einmal von einer anderen Seite kennen.« »Ohne allen Skandal. Lieber Windwebel, darf ich Ihnen, ehe Sie weitersprechen, wirklich nicht erst eine Erquickung anbieten?« fragte die Frau Pastorin Loki mit wahrhaft mütterlicher Zärtlichkeit. »Ich bitte, also, ohne allen Skandal, als ganz arme Sünder, lieber Vorsteher. Sie sind in diesem Moment und in dieser Angelegenheit der wichtigste Mann im Norddeutschen Bunde, und nur an Ihnen liegt es nun, das Beste dazu zu tun und den Hecht ans Land zu bringen, indem Sie uns Gansewinkel ganz und gar vom Halse halten und selber Ihren Hut hinlegen und sich so fest als möglich auf den Stuhl da setzen. Er hat es sich ausgebeten, dass der Herr Pastor allein kommt, um ihn zu holen. Kommt das Dorf mit, so geht er wieder ab und durch und nimmt uns mit der Angel auch die Leine mit. Ihm in den Teich nachgucken kann dann wer will. Ich für mein Teil nehme meine Puppe und gehe nach Hause. Darf ich dich bitten, Billa, mir meinen Hut und Stock zu holen?« sprach der ganze Winkler Pastor. »Ich bin schon auf dem Wege, Alter«, rief die Gattin, die wirklich bereits auf dem Weg war. Neddermeier brummte, »Ich sitze hier ja wohl recht gut, insoweit ich Sie verstanden und begriffen habe. Was ich mir bringen lassen kann, hole ich mir gewisslich nicht selber, Herr Zeichenpräzeptor.« Der Konrektor Eckerbusch schritt, seine Brillengläser mit dem Taschentuch putzend, zwischen den Buchsbaumeinfassungen des nächsten Gartenpfades auf und ab. Er ruminierte. Wir aber, wenn wir das lateinische Wörterbuch nachschlagen, finden da selbst Rumen der Schlund, Ruminare wiederkäuen, etwas hin und her bedenken, erwägen, reiflich überlegen. Er ruminierte hörbar, bis er plötzlich mit einem Ruck die Brille wieder aufsetzte, sich weitbeinig und fest vor dem Wandergenossen aufstellte, ihn abermals an den Rockklappen fasste und mit Nachdruck sprach: »Kollege, ich gratuliere von Neuem unserem Lehrerkollegio zu der an Ihnen gemachten Akquisition.« Und Kinn, Nase und bebrillte Äugelein gen Himmel richtend, setzte er sich mit seinem Wohlgefallen an den abendlichen Zeus wendend hinzu: »Nein, er ist ein ganz kurioser Kerl.« Vier bedächtige, verständige, wohlüberlegende Männer ließ die Frau Billa in der Gartenlaube zurück, sich selber natürlich auf dem Wege schon und noch mehr vom Eintritt in das Haus an allen Eingebungen des Augenblicks und des Gemüts überlassend. Nach seinem Hut und seinem Stock hatte sie ihr Christian ausgeschickt. Sie aber wäre wahrlich kein Weib, wie unser Herrgott es will, gewesen, wenn sie sich einfach darauf beschränkt hätte, das zu holen und zu bringen, was man ihr aufgetragen hatte. Sie verlor einen Pantoffel auf der Treppenstufe der Hauspforte und nahm sich nicht die Zeit, sich nach ihm zu bücken und ihn wieder anzuziehen. Alles hatte Zeit, nur ihr Bedürfnis nicht, ihren Gefühlen Raum zu schaffen. Worte, Lärm, Skandal, Feuer im Dorf, ei ja, da saß der Biedermann, der Vorsteher, da saß der wackere Nachbar Neddermeier ruhig genug bei den anderen Herren in der Laube und wartete sogar ausnehmend phlegmatisch auf den Hut und Stock seines geistlichen Hirten. Horacker, was sollte er, Neddermeier, sich jetzt noch viel Mühe geben, Lärm zu machen in Gansewinkel? Horacker, ächzte die Frau Pastorin unter der Haustür. In die Küchentür hinein rief sie nur: »Dass sich mir keines hier von der Stelle rührt. In einer Viertelstunde bringt ihn mein Mann. Wenn was kommen soll, so kommt alles über einen Haufen.« Damit war sie bereits auf der Treppe, die zu dem Oberstock des Hauses emporführte. Im nächsten Augenblick griff sie in der Stube ihres Alten den Hut vom Nagel und den Stock aus dem Winkel. Es führte eine andere, noch mehr leiterartige Treppe zu den Dachkammern und Bodenräumen des alten Dorfpfarrhauses, und einen Moment bedachte sich Frau Billa mit der Hand auf dem gebrechlichen Geländer, aber die Versuchung war zu mächtig. »Wenn sie nur noch schliefe«, flüsterte die Gute. »Am besten wäre es, wenn das dumme, närrische Ding ruhig weiter schliefe. Das Gezeter fehlte mir gerade noch.« Und schon war sie auch die zweite Treppe emporgeschlichen und öffnete so leise als möglich die Tür des Kämmerchens. Vorsichtig schob sie den Kopf hinein. »Ach, du lieber Himmel«, rief sie, als sie dem aufrecht sitzenden Lottchen geradeaus in die weit offenen Augen sah. »Habe ich es mir doch gedacht. Munter wie eine Eule, wenn's Abend wird.« Es war aber auch Abend geworden. Der purpurne Strahl lebendigen Lichtes war aus der kleinen Kammer entwichen und Lottchen Achterhang hatte schon seit längerer Zeit aufrecht auf dem Bettrande gesessen. Freund Wedekind mit seiner Begleitung war eben an Förster Rauwedders Gedächtniskreuze vorbeigerollt, die Frau Konrektorin Eckerbusch mit ihrer Gesellschaft in der Grün-Gelben erreichte eben von der Stadt her den Rand des Waldes, und es liegt uns viel daran, in den Zeitbestimmungen möglichst genau zu sein, wie wir denn auch die Leser auffordern, uns durch eigenes Nachrechnen und Zurückblättern ein wenig zu Hilfe zu kommen. Wenn der Staatsanwalt in Gansewinkel anlangt, befindet sich Christian Winkler eben mit Horacker und der Witwe Horacker vom Waldrande auf dem Wege dahin. Wenn die Frau Konrektorin mit dem Kollegen Neubauer und der Kollegin Windwebel ankommt, so hat er, der Arm der Gerechtigkeit, ihn, den Verbrecher, bereits beim Kragen, und die Geschichte ist, wie viele Leute sagen werden, eigentlich so ziemlich zu Ende. »Wenn ich meinen Hut haben will, meine Herren, so werde ich, wie ich glaube, ihn mir selber holen müssen, wenn ich nicht noch ziemlich lange auf ihn warten soll«, sagte der Pastor zu Gansewinkel. Der Pastor Christian Winkler wartete auf seinen Hut. Unsere Leser und Leserinnen warten auf das Ende unseres Berichtes, und einem ruhig in den Wirrwarr der Welt und des Lebens hineinschauenden macht seine Umgebung immer den Eindruck, als warte sie auf etwas. Und worauf wartet sie? natürlich nur auf das Eintreten oder Hereinfallen irgendeiner oft merkwürdig geringfügigen und nahegelegenen, aber stets unbedingt notwendigen Tatsache. Das und das, dies und jenes nur braucht zu geschehen, sich zu ereignen, und man wird von da an in alle Ewigkeit hinein sehr vergnügt und vollkommen zufrieden mit sich und der Welt zu allem übrigen Verkehr auf Erden bereit sich finden lassen. Wir haben gefunden, dass es stets einen gewaltigen Eindruck macht, ein Menschenwesen zu finden, das nicht wartet, ja, das nur den Eindruck macht, als ob es nicht auf etwas warte. Vorzüglich die Augen eines solchen ruhig gewordenen Individuums pflegen stutzig zu machen. Es ist etwas drin, was auch dem gewöhnlichen, dem gleichgültigen Betrachter auffällt und ihn zwingt, seine Überraschung auszusprechen. »Mein Leben, Mädchen, wie siehst du mich an?« rief Frau Bella Winkler. Eine Antwort ließ sich schwer auf die Frage geben, die Frau Pastorin erwartete aber eine solche auch gar nicht. »Das ist Verrücktheit, einen so dumm anzustieren, Kind. Habe ich dich darum ausschlafen lassen, damit du, alberne Trine, mir ein solches jüngstes Gerichtgesicht schneidest? Courage, Mädchen, Lottchen. Wenn du wieder auf den Beinen bist, so komme herunter in die Küche. Ein ordentliches Abendessen wird dir besser als alles andere tun. Was den albernen Jungen, den Kort, deinen Schlingel, den Horaker angeht, so hat er wahrscheinlich sofort deine Ankunft in Gansewinkel gerochen. Droben an der Waldecke sitzt er und ziert sich nur noch ein bisschen, noch weiter herunterzukommen. Seit die Jungfer Schnelle meinen Alten zum letzten Trost rufen ließ, als ihr der Doktor ein Lavement verordnet hatte, ist sowas nicht da gewesen. Mädchen, der Herr Pastor möchte persönlich kommen und ihn holen, hat er hersagen lassen, und drunten in der Laube wartet mein Alter auf seinen Stock und seinen Hut. Meiner Meinung nach genügte der Stock allein. Ich würde mit demselbigen hinter dem Rücken ganz einfach, geduldig, still und ruhig meine Zeit an der Gartentür abpassen. »Billa, wo bleibst du denn?« rief in diesem Moment die außergewöhnlich ungeduldige Stimme des sonst so geduldigen guten Hirten. »Hier, im Augenblick«, rief die Hirtin zurück, und in aller Eile trippelte sie die Treppen wieder abwärts, ohne sich danach umzusehen, in welcher Verfassung sie, aller ihrer Gutmütigkeit zum Trotz, ihren Schützling auf dem Bettrande zurückließ. Glücklicherweise hatte auch der Pastor Christian keine Ahnung hiervon, als er so schnell, wie es ihm die Jahre erlaubten, auf dem Feldwege dem Walde zustieg. Die beiden Augen, die vorher auf nichts mehr warteten, hatten sich jetzt für eine geraume Zeit ganz geschlossen. Ende von Abschnitt 10, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 14. März 2024.